Immer wenn der enge Terminkalender ein wenig Zeit lässt, schlüpft Barack Obama in ein graues T-Shirt und eine lange schwarze Trainingshose und geht mit Freunden, Beratern und Mitgliedern des Secret Service einer schweißtreibenden Sportart nach. Er spielt Basketball. Die Szenen werden jedes Mal so aussehen wie in diesem Videomitschnitt aus den Wahlkampftagen, bei dem der Chef der Fahrbereitschaft den Kommentator mimte. Obama with the rebound. Setting up. He takes him to the hole. Wenn der Linkshänder Obama den Ball hat, täuscht er gerne rechts an und dribbelt links vorbei. Er bedient Nebenleute oft mit einem blinden Pass und er trifft auch aus der Distanz. In seinem Hauptberuf pflegt er einen ähnlichen Stil. Das wirkt mannschaftsdienlich und zielstrebig zugleich. Weshalb man Barack Obama zutrauen darf, dass ihm im kommenden Herbst auch auf der sportpolitischen Bühne ein spektakulärer Treffer gelingt. Und zwar, dass er das IOC dazu bewegt, seiner Heimatstadt Chicago den Zuschlag für die Olympischen Spiele 2016 zu geben. Sportliche Präsidenten sind in den USA nichts Besonderes. Seit Dwight D. Eisenhower in den 50er Jahren haben sich fast alle wenigstens als Golfer betätigt. Aber Barack Obama wirkt noch einen Dreh sportlicher. Er kennt die Teams, die Namen der Stars, besucht Spiele und muss nicht lange nachdenken, wenn man ihn zu den Begleiterscheinungen des Profisports fragt. Dies war seine Reaktion im Februar auf das Dopinggeständnis des höchstbezahlten Baseballprofis Amerikas, Alex Rodriguez. Das beschmutzt eine ganze Ära und es ist schade, denn ich glaube, viele Sportler haben sich an die Regeln gehalten. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, wie unsere Kinder das Ganze betrachten. Ich bin froh, dass sich die Baseballliga endlich ernsthaft um das Problem kümmert. Major League Baseball seems to finally be taking this seriously, to recognize how big of a problem this is. Das klang recht kritisch, doch wer genau hinhörte, entdeckte, dass Obama einen ganz bestimmten Sachverhalt überhaupt nicht erwähnte, nämlich die intensive Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, ohne die die Liga noch immer die Dopingseuche ignorieren würde. Der Kampf gegen Doping begann erst im Herbst 2003, als Steuerfahnder und die Drogenpolizei bei einer Hausdurchsuchung die Geschäftsunterlagen von Balco beschlagnahmten und eine lange Kundenliste mit den Namen von berühmten Sportlern entdeckten. Der letzte Akt sollte eigentlich seit Montag vor einem Gericht in San Francisco über die Bühne gehen. Der Meineid-Prozess gegen den Baseball-Profi Barry Bonds, der von Anfang an die wichtigste Zielperson der Fahnder war, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt und droht von den Mühlen der amerikanischen Strafprozessordnung zerschreddert zu werden. Nicht unerheblichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens dürfte die Haltung des neuen Mannes im Weißen Haus haben. Denn anders als sein Vorgänger George W. Bush, der das Justizministerium in Washington angehalten hatte, das Problem intensiv mit polizeilichen und staatsanwaltlichen Mitteln zu bekämpfen, fehlt Obama das Verständnis dafür, weshalb sich die Politik überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen soll. Das zeichnete sich bereits im Wahlkampf ab, als er in einem Gespräch mit dem Sportsender ESPN sagte, es ist ein Problem, aber das sollten die Ligen regeln. Wir haben Atomwaffen und eine Finanzkrise, die uns beschäftigen. Wir sollten uns nicht um Anabolika kümmern müssen. Diese Haltung wird noch dadurch verstärkt, dass Obama einen Mann für das Amt des Justizministers auserkor, der die Gefahren des Dopingmissbrauchs nicht minder milde beurteilt. Der heißt Eric Holder und hatte in den letzten Jahren die National Football League anwaltlich beraten. Seinen unrühmlichsten Auftritt hatte er 2007, als er Gespräche mit der amerikanischen Drogenpolizei initiierte, die nur eine Stoßrichtung hatten, den Behörden deren harte Gangart auszureden. Man wolle das alles lieber ligaintern regeln, lautete die Forderung. Der Grund dafür lag auf der Hand. Der Erfolg der Strafverfolger beschwor eine Imagekrise herauf. Mit einem solchen Vorgesetzten im Hintergrund und einem Präsidenten, der vermutlich den Konsum von Anabolika ähnlich entspannt sieht wie seine einstigen Experimente mit Marihuana und Kokain, werden es die Staatsanwälte in Kalifornien schwer haben. Denn schon jetzt liegen ihnen im Bonds-Prozess viele Steine im Weg. So weigert sich der wichtigste Zeuge auszusagen. Der ehemalige Fitnesstrainer von Bonds nahm sogar eine längere Gefängnisstrafe wegen Missachtung des Gerichts in Kauf und schweigt noch immer. Aus diesem Grund will die Richterin Susan Ilston keine der bei dem Trainer beschlagnahmten Beweismittel zulassen, wozu Kalender- und Computeraufzeichnungen gehören, die belegen, dass Bonds sehr wohl gewusst hat, was er bestreitet, dass er sich von seinem Trainer dopen ließ. Ohne solche Dokumente sieht die Indizienkette eher löchrig aus und dürfte nicht genug an Belegen liefern, um 12 Geschworene zweifelsfrei von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen.